Zum 75. Geburtstag von Genossin Kim Jong-il besuchten vom 10. bis zum 16. Februar die Delegationen der ausländischen Parteien und Organisationen und die Persönlichkeiten verschiedener Kreise die TVRK-Botschaften in ihren Ländern. An den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und dem Bild, in dem sie zusammen sind, legten die Delegationen der Sozialistischen Volkspartei Mexikos, des mexikanischen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees, des mexikanischen Schutzideologie-Instituts, der mexikanischen Freundschaftsgesellschaft zur Erinnerung an Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und der mexikanisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft die Delegation mehrerer Parteien Nigerias, einschließlich der fortschrittlichen Volkspartei, der Vizeminister für revolutionäre Streitkräfte Kubas, Mitglied des ZK der KP Kubas, der Generalkoordinator und der Asienkoordinator der internationalen Abteilung des ZK der KP Kubas, die Abteilungsleiter des Ministeriums für revolutionäre Streitkräfte, der stellvertretende Direktor der Nachrichtenagentur Prensa Latina, der Generalsekretär des ZK der KP Bangladeschis, der Generalsekretär der Partei Zatia, der Vorsitzende der Volksunion, der Vorsitzende des Bangladeschischen Vorbereitungskomitees für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und dem Tag des leuchtenden Sterns, der ehemalige Vizeminister, Präsident der Regierung Nepals und Generalsekretär des ZK der KP Nepals, Marxismus-Leninismus, der Vorsitzende des ZK der KP Nepals, Vereinigung, der stellvertretende Abteilungsleiter für internationale Angelegenheiten der Vereinigten Islamischen Partei Irans und seine Begleitung, die Mitglieder des Gebietskomitees Yangon der Partei für Solidarität und Entwicklung der Union von Myanmar und des Myanmarischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, der Generalsekretär der Arbeiterpartei der Demokratischen Republik Kongo und weitere Persönlichkeiten verschiedener Kreise, die Blumen, Körbe und Sträuße nieder und verneigten sich davor.